Es hat die Dunkelheit an vielen Orten überhand genommen. Woher ist aber dieses Kommen? Muss daher, weil sowohl die Kleinen als die Großen nicht in Gerechtigkeit vor dir, o Gott, gewandelt und wider ihre Christenpflicht gehandelt. Drum hast du auch den Leuchter umgekehrt.